Im heißen Licht der Sonne, mitten in der alltäglichen Fechtübung mit seinem Bruder, kam sie schwer atmend angelaufen, die Dienerin seiner geliebten Smilla. Verschwunden sei Smilla, berichtete sie aufgeregt, unauffindbar. Unbemerkt davongeschlichen hätte sie sich. In betrübter Stimmung sei sie gewesen, flüsterte ihr eine Frau, die in der Küche der Eltern Smillas arbeitete, ins Ohr. Sie war die Einzige, die sie in Richtung des Flusses aufbrechen und ihr verweintes Gesicht sah. Sie sei schnell an ihr vorbeigehuscht und die Frau traute sich nicht, sie anzusprechen, wie so oft, wenn Menschen jemanden weinen sehen. Die wenigsten haben den Mut, nachzufragen. Sofort plagte Morten das schlechte Gewissen, denn er hatte sie tags zuvor seelisch schwer verletzt, weil er ihr mitgeteilt hatte, dass er sie trotz ihrer Schwangerschaft, von der sie ihm gestern unter Tränen erzählt hatte, nicht zeitnah heiraten könne, weil er in den Krieg ziehen müsse. Es konnte sein, dass er nicht zurückkehren würde, aber er versprach sie zu heiraten, sobald er von der Schlacht zu Idstedt zurück war. Anstatt sie freudig in die Arme zu nehmen und zu küssen, erläuterte er ihr kalt seine Situation. Wie von einem Blitz getroffen, erstarrte er nun, um dann sofort seinen Bruder Magnus stehen zu lassen und loszulaufen. Denn er konnte sich vorstellen, wo sie hingelaufen war, nämlich zu ihrem heimlichen Rückzugsort, den nur er kannte, die Höhle inmitten eines Felsens beim Fluss, wo sie sich, seit sie sich kennengelernt hatten, heimlich getroffen hatten, um der Aufsicht ihrer Eltern zu entfliehen. Nur die Dienerin Bente, die auch Smillas Vertraute und Freundin war, ermöglichte durch ihre Diskretion ihre heimlichen Treffen. Entsetzt über seine eigene Härte und seine dummen Worte, die er an sie in dieser für sie sicherlich hochbelasteten Situation gerichtet hatte, geißelte er sich mit Selbsthass und sattelte schnell sein Pferd, das im Stall stand, um ihr in Richtung Fluss nachzureiten. Sein Herz raste und der Schweiß rann ihm in Bächen den Rücken hinunter. Er hoffte, dass er sie bereits auf dem Weg einholen würde, nachdem sie von der Dienerin berichtet, ohne Pferd unterwegs war, um bei ihren Eltern kein Aufsehen zu erregen und heimlich sich wegzuschleichen. Er entdeckte sie jedoch bis zum Steig, der direkt auf den Felsen hinaufführte, nicht. Er band sein Pferd direkt an einem Baum beim Fluss an, da es sehr heiß war und er nicht wollte, dass es unter Durst litt. Er machte sich dann einen Aufstieg. Noch nie in seinem Leben war er so aufgeregt gewesen, denn die Schande, die eine Schwangerschaft ohne verheiratet zu sein über Smilla bringen könnte, stürzte sie sicherlich in große Verzweiflung, da ihre Eltern ohnehin sehr hart mit ihr umgingen und der perfekte Schein der Familie nach außen hin an oberster Stelle hinsichtlich der Familienehre stand. Sie wussten nichts von ihrer heimlichen Liebe, gegen die sie machtlos waren, denn getrennt packte sie so eine unglaubliche Sehnsucht, sich wiederzusehen, dass sie es beide nicht aushielten und sich immer wieder in dieser Höhle im Felsen trafen, die Smilla mit Decken und Kerzen so gestaltet hatte, dass es ein schöner romantischer Treffpunkt geworden war. Mit Erschrecken fand er sie auf halbem Weg zur Höhle auf dem Boden liegen. Sie war offensichtlich gestürzt und lag in ihrem wunderschönen rohweißen Kleid mit farbigem Umhang auf dem Boden. Am Kleid befanden sich einige Blutflecken und ihre linke Wange war gerötet, das linke Auge leicht zugeschwollen, da sie offensichtlich hart auf dem Boden aufgeprallt war. Sie atmete schwer. Zärtlich beugte er sich über sie. »Smilla, was ist dir geschehen?« Er umarmte sie und hob sie vom Boden auf. Sein Federhut fiel zu Boden. Sie wachte auf und öffnete ein wenig ihre Augen und schlang ihre Arme um seinen Hals. Er blickte ihr ins Gesicht und sie verschränkte die Hände ineinander wie zum Gebet, als er sie hochhob, um den Halt an seinem Körper nicht zu verlieren. Sie berichtete unter Tränen, dass er so schwindlig und übel geworden sei beim Aufstieg, dass sie stürzte. Er trug sie zu seinem Pferd, sie sprachen kein Wort, sie weinte nur. Sie hatten den Gipfel der Liebe genossen und würden nun so tief fallen. Er zog in die Schlacht bei Idstedt und verlor dort sein Leben, sodass die Hochzeit nie stattfinden konnte. Smilla starb unmittelbar nach der Geburt des Kindes, das sie dort zur Welt brachte. Danke.